WDR 3 Lesung. Sie sind Glückssucher. Verena Mermer erzählt vom Leben rumänischer Arbeitsmigranten im Westen, ihrem Dasein zwischen verschiedenen Arbeitsstellen in der Landwirtschaft, in den Schlachthöfen. Auf einer Fahrt in den Heimaturlaub nach Rumänien begegnen sie sich im pinken Autobus Ultima Speranza, was übersetzt so viel bedeutet wie letzte Hoffnung. Sie hören einen Auszug aus dem Roman Autobus Ultima Speranza von Verena Mermer. Es liest Yvonne Jansen. Schneewarnungen. Der Busbahnhof. Ein verstecktes Areal hinter Plakatflächen und Maschendrahtzaun. Neben dem Display für Abfahrten, Ankünfte und Verspätungen ist eine Tafel mit einer sternförmigen Grafik montiert. Vom roten Hintergrund heben sich ultramarinblaue Pfeile ab, die in alle Himmelsrichtungen weisen. Für eine Fahrt in den Süden ist es allerdings zu spät. In den Bussen nach Italien sind seit einer Woche alle Plätze reserviert. Und auch wer heute spontan nach Kroatien oder Serbien will, wird kein Glück haben. Außer per Autostopp. Dann eben auf und davon Richtung Westen. Oder Norden? Destinationen wie Paris und Berlin, ausgebucht. Eventuell sind noch ein paar Tickets nach Brünn, Dresden oder München erhältlich. Aber wieso nicht auf die Werbeanzeige hören, die Unentschlossenen rät: Entdecken Sie den Osten. Diejenigen, die im Lauf der nächsten Stunden ostwärts reisen, haben allerdings anderes vor als eine Entdeckungsreise in die ihnen ohnehin wohlbekannten Städte und Dörfer Polens, Ungarns oder Rumäniens, sofern sie überhaupt ankommen. Schließlich geben Internetportale wie autogari.ro die ersten Schneewarnungen des Jahres aus. Am Rand von Abfahrtsplatz Nummer 12 steht ein Busfahrer und zieht an seiner Zigarette. Er heißt Johann. Die Ringe unter seinen Augen und die Bartstoppeln im Gesicht verraten, dass er in letzter Zeit zu viel gearbeitet hat. Auf der schlecht sitzenden blauen Uniformjacke ist ein pinkes Logo angebracht. Speranza. So heißt die rumänische Buslinie, für die er unterwegs ist. Heute ist er verantwortlich für den pinken Bus mit dem Schild Vienna, Oradea, Cluj. Er fügt sich routiniert ein in das System aus Abfahrten, Ankünften, Verspätungen, Fahrzeugwartungen und Wetterbedingungen. Trotzdem nimmt er an Orten wie Berlin ZUB, Vienna International Bus Terminal oder München Ost die Rolle eines Zaungasts ein. Als Volksschulkind hatte Johann geglaubt, dass die Welt an den Grenzen der Volksrepublik Rumänien aufhörte. Dass hinter den Ausläufern des Apuseni-Gebirges die große Tiefebene und hinter dieser nur ein riesiges schwarzes Loch wäre. Und wenn er je einen Schritt darüber hinaus machen sollte, würde er ins Nichts fallen. Sich in Luft auflösen vielleicht. Welch schöne Vorstellung von Sterben, dachte er später, als er erfuhr, dass Flüchtende zwischen zwei Güterwaggons auf die Gleise gefallen, in der Donau ertrunken oder dicht hinter der jugoslawischen Grenze von einer Kugel getroffen worden waren. Der Drang herauszufinden, was sich tatsächlich jenseits der Volksrepublik befand, ließ sich dennoch nicht abstellen. Er wuchs wie von alleine, genauso wie Johanns Gliedmaßen und seine Verantwortung für die kleineren Geschwister. Als er diesem diffusen Gemisch aus Neugierde und Sehnsucht folgte, war er knapp 20 Jahre alt. Er fiel nicht in ein schwarzes Loch und er löste sich nicht in Luft auf. Statt eines Abgrunds erwarteten ihn versteckte Dornen und Distelgestrüpp zwischen Hecken und hüfthohem Gras. Statt Zerfallserscheinungen Hunger und Durst. Seine wunden Füße trugen ihn über die grüne Grenze. Die Angst vor der Miliz ließ ihn weitermarschieren, anstatt sich hinzulegen und kurz zu ruhen. Oder war es die Angst vor den Schleusern? Die hätten ihm unsanft zu verstehen gegeben, dass er den Weg bis ans Ende gehen müsse. Ein Schritt nach dem anderen und noch ein und bis zur Entwarnung, ab hier sei er in Sicherheit. Er kann sich nicht mehr erinnern an die anderen aus der Gruppe, die nach drüben wollten, nach Ungarn oder weiter westwärts, koste es, was es wolle, mit oder ohne Kontaktdaten von Bekannten oder Verwandten. Nur das Bild einer Frau hat er noch im Kopf. Kurze schwarze Haare, niedrige Stirn, und ein Leberfleck auf der Wange. Sie war kleiner als die anderen, aber zäh, beschwerte sich nicht, zitterte nicht, während er seinen Nerven befahl, durchzuhalten, ohne zu wissen, ob sie ihm gehorchen würden. Heutzutage passierte den Grenzübergang 2 bis 4 Mal pro Woche, ganz unspektakulär. Knapp 100 Kilometer südlich der Stelle, an der sie damals hinüberwechselten. Mit 10 bis 60 Menschen an Bord, die er vorsichtig und unter Einhaltung von Verkehrsregeln und Einreisebestimmungen aus dem Land befördert, das seit bald 30 Jahren nicht mehr Volksrepublik heißt. An ihr Ziel oder bis zur nächsten Zwischenstation? Durch Ungarn, nach Österreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Irland oder zurück nach Rumänien. Johann verscheucht die Erinnerung, als wäre sie eine Fliege. Lästig, aber harmlos. Er kratzt sich am Kopf. Haare waschen wäre wieder einmal angebracht. Zu Hause dann. Geht durch die verglaste Tür mit dem weißen Rahmen, beobachtet 2 Kinder in Skioveralls beim Fangen spielen und späht einer jungen Frau über die Schulter. Sie ist ihm vorher bereits aufgefallen. Ihr Haar ist hellbraun, sie hat ein jugendliches Gesicht und trägt betont erwachsene Kleidung. Einen knielangen, dunkel gemusterten Webmantel und auf dem Kopf eine graublaue Haube. Sie löst ein Kreuzworträtsel. 15 waagrecht 9 Buchstaben. Durchreisende haben keine Lobby, sondern Sitz und Stimme worin? Lisa lächelt, schreibt Wartesaal in die freien Kästchen und klappt das Buch zu. Es ist ihr gelungen, den Blick des Busfahrers zu ignorieren. Das Wochenende in Linz war anstrengend genug. Sie verspürt keinerlei Lust auf Konversation. In der Ecke stehen 2 Automaten, einer für kalte, einer für heiße Getränke. Johann steuert auf den 2. zu. Richtiger Kaffee wäre gut, aber zur Not tut es auch Chococino, Karamell-Cappuccino oder ähnliches. Der Kaffeeautomat spuckt eine hellbraune Flüssigkeit aus. Zu viel Milchpulver und zu wenig Zucker. Für den Genuss wird eine Zigarette herhalten müssen, also wieder hinaus ins Freie. Die beiden polnischen Fahrer, die gleich unterwegs sein werden Richtung Deutschland, haben sich ebenfalls eine angezündet. Glosende Punkte in ihren Mundwinkeln, am Himmel ein Flugzeug im Landeanflug und hinter den Pfeilern aus Beton ein paar Männer, die nicht zum Verreisen, sondern zum Biertrinken hergekommen sind. Kurz ist es ruhig, dann schreit ein Kind. Gleich darauf läutet ein Handy, Klingelton, Weihnachtsmusik. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Die U3 dürfte gerade angekommen sein. Aus wenigen Wartenden sind viele geworden. Sie halten dampfende Plastikbecher in der Hand, telefonieren oder spielen mit ihren Handys. Der Klingelton von vorhin ist erneut zu hören. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Adrian hockt auf dem Beifahrersitz des pinken Busses. In der gleichen Uniformjacke wie Johann, nur, dass sie ihm mit seinem hageren Oberkörper noch schlechter passt. Er hat eben noch kein Fett angesetzt und sieht sich auch sonst als die bessere Variante des älteren Kollegen. Schlank und groß gewachsen, flexibler mit den Dienstzeiten und lockerer im Umgang mit den Passagieren. Adrian steht auf, sucht den Besen, kehrt den Boden des Passagierraums, entfernt liegen gelassene Verpackungen, wischt mit dem Handrücken Krümel und anderen Dreck von den Sitzen, stellt die Lehnen gerade, überprüft die Deckenlichter. Die Kilometer der Strecke Cluj, Oradea, Vienna teilt er sich mit Johann. Hin und retour. Heute sind sie vor der Morgendämmerung aus Cluj aufgebrochen. Fast leer war der Bus. Bis zur Raststätte sind sie pünktlich gewesen. Danach zäher Verkehr und Fahrt ohne Unterbrechung. In einer knappen Stunde werden sie wieder zurückfahren. Adrian sperrt den Bus ab und sucht die Toilette auf. Kontrolliert den Fahrplan, um zu sehen, ob noch eine 2. Linie in die gleiche Richtung fährt. Normalerweise ist es tröstlich, wenn auch andere zu einer Unzeit aufgestanden sind und sich durch den zähen Verkehr kämpfen müssen. Mit einer Ausnahme. Und das ist die Linie eines ungarischen Scheinunternehmens, dessen Busse niemand in seiner Nähe haben will. Das Display mit den Abfahrtszeiten verrät jedoch, dass einer der sogenannten Geisterbusse dieselbe Strecke fährt wie sie. Fast zeitgleich, mit 10 Minuten Vorsprung. Auf Abfahrtsplatz Nummer 13 wartet bereits ein weiß lackiertes Vehikel, ohne Firmenlogo, aber mit einem deutlich lesbaren Schild hinter der Frontscheibe. Vienna, Oradea, Cluj. Wenigstens verfügt es über intakte Fenster. Dumitru hat erzählt, dass letzten Spätherbst ein Bus derselben Firma ohne Windschutzscheibe hätte abfahren sollen. Aus Cluj. Oder war es Sibiu? Die eine Hälfte der Passagiere habe den Fahrpreis zurückgefordert. Die andere Hälfte sei eingestiegen, nicht ohne sich lautstark zu beschweren. Was, wenn Insekten? Eine Taube? Ein Greifvogel? Oder ein Gewitter? Fliegende Fracht von einem der vielen Laster, Holzscheite oder ein Hühnerkäfig? Bevor der Zank beigelegt oder ein anderes Transportmittel bereitgestellt worden sei, habe Dumitru sich entfernt, um pünktlich abzufahren. Richtung Firenze. Zwischen Aschenbecher, Ticketschalter und abfahrbereiten Bussen warten Arbeitsmigrantinnen, Touristen, Pendlerinnen. Eine Passagierin dämpft ihre Zigarette aus, ein anderer eilt aufs WC. Auch Adrians Pause vergeht zu schnell. Er wird sich für die verbleibende Dreiviertelstunde in der Schlafkoje abkapseln. Die meisten Reisenden, die er nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt, warten weder auf seinen Bus noch auf das unselige weiße Gefährt, an dem er auf dem Weg zur Schlafkoje anstreift. Er kann nicht umhin, es kurz zu mustern. Auf diesen abgeriebenen Reifen soll es durch den angekündigten Schneesturm kommen? Ob auf den Motor Verlass ist, lässt sich von außen nicht erkennen, aber auch diesbezüglich ist er skeptisch. Zwei junge Frauen unterhalten sich, lachen. Von weiter hinten Schneuzgeräusche. Das Handy von vorhin klingelt erneut. Jingle bells, jingle bells. Kurz Stille. Johann und er haben mit der Nummer 12 einen unvorteilhaften Abfahrtsplatz erwischt. Es wird Verwechslungen mit dem Bus auf Nummer 13 geben. Adrian wird mehrmals falsche Tickets gezeigt bekommen. Solange es keine Pannen gibt, gehen ihn fremde Passagiere nichts an. Es ist trotzdem wahrscheinlich, dass er sie dann irgendwo in Ungarn wird aufklauben müssen. Schließlich bleibt fast täglich einer dieser Geisterbusse in der Einöde hängen. Die meisten ihrer Passagiere wissen ohnehin, dass Ankunft Glückssache ist. Sie steigen trotzdem immer wieder aufs Neue ein, weil der Fahrpreis die Hälfte von dem beträgt, was für Langstrecken üblich ist. Er öffnet die Schlafkoje, legt sich hinein, lässt die Tür einen Spalt weit offen und schließt die Augen. Lustige Musik dringt ihm ins Ohr. He's orange, he has a lot of friends, they live together in a fruit stand, they have adventures all across the land, and even play in a rock'n'roll band. He's orange, annoying orange, he's orange. An einem Novembermorgen vor 4, 5 Jahren, kurz nachdem die Geisterfirma das Monopol für die Strecke verloren hatte, musste Adrian gut 20 durchfrorene Reisende aus dem ostungarischen Niemandsland mitnehmen, bis Budapest. Weißer Bus mit Getriebeschaden. Wieder einmal. Der pinke Bus mit dem Speranza-Logo war der einzige weit und breit. Adrian ließ alle einsteigen und fuhr mit vollem Passagierraum weiter. Ein Kind, das hinter dem Fahrersitz Platz gefunden hatte, hörte nicht mehr auf zu husten. Eine fünfköpfige Familie beweinte kollektiv das Flugzeug, das ohne sie starten und sie nicht zu den Verwandten nach London bringen würde. Ohne Pausen lenkte Adrian bis nach Hause, wo er mit 2 Stunden Verspätung auch ankam. Für gewöhnlich ist es ihm egal, wenn ein Dienst nicht reibungslos verläuft. Am Ende jener Nachtschicht allerdings wollte er kein Busfahrer mehr sein. Johann spürt die Müdigkeit trotz des Kaffees. Er lässt seinen Blick schweifen, weil er nichts Besseres zu tun hat. Was sollte er sonst machen? Sich mit Musikvideos vom Warten ablenken, wie der Bub neben ihm? Hop in a can. With no seat belt, get put in a fire, just to melt. Annoying ways to die, so many annoying ways to die. Annoying ways to die, so many annoying ways to die. Get cut. Eine ältere Frau nimmt dem Buben das Handy weg. Dessen Gesichtsausdruck wechselt von verzückt auf beleidigt. Und Johann kann wieder in Ruhe die Touristinnen und Arbeitsmigranten, die Kinder und Pensionistinnen vor dem Wartesaal beobachten. Der 15:30 Uhr-Bus, neben dem sich eine Menschentraube gebildet hat, wird das tschechisch sprechende Paar nach Prag und die vier Jugendlichen, die enge Jeans und Parkas tragen, nach Berlin bringen. Bei manchen macht sich etwas Vorfreude bemerkbar, als sie in den zweistöckigen Bus einsteigen. Unter den Jugendlichen am ehesten noch bei den Burschen. Für Mädchen scheint es in Mode zu sein, selbst den Blick zu einem kühlen Idealbild erstarren zu lassen, lasziv und gelangweilt zugleich. Kurz lichtet sich der Nebel, die letzte Sonne des Tages, zuvor nur ein kaltweiß verschwommener Fleck am Himmel, zeigt ihre Strahlen und streift die Nase eines Kindes, das gemeinsam mit dem Vater, oder ist es der große Bruder, aufs Einsteigen wartet. Die Mutter des anderen, das eben noch geschrien hat, ist wohl erleichtert darüber, dass Iris jetzt schläft. Der Mann mit dem blauen Rucksack wirkt müde, als hätte er das Bedürfnis nach Schlaf angespart für die Reise. Im Schnitt bleiben 3 von 4 Gesichtern ausdruckslos. Für Johann sind Gesichter sowieso ersetzbar, wie Geschichten, die unterwegs an ihn, und zwar nur an ihn, herangetragen werden. Sieht er so aus wie einer, bei dem alle ihre Lebensgeschichten abladen können? Er hat kurze Haare, die einmal schwarz waren und nun dunkelgrau meliert sind. In ein paar Jahren werden sie friedhofsblond sein. So ist das Leben. Seine Körpergröße? Absolutes Mittelmaß. Bauchspeck? Nicht mehr oder weniger als die meisten seiner Kollegen. Grüne Augen mit braunen Sprenkeln? Auch keine Besonderheit. Es kann also nicht am Aussehen liegen, dass sich ihm bei fast jeder Pausenstation Passagiere, Kellnerinnen und Tankwarte nähern und zu reden anfangen, während seine Kollegen unter sich bleiben können. Die Geschichten begannen sich zu wiederholen in dem Jahr, als er die ersten grauen Haare auf seinem Kopf entdeckte. Eheprobleme samt diverser Eifersuchtsszenarien, Kinder, die nicht gut allein zu lassen waren, sich aber auch nicht ins Ausland mitnehmen ließen, Streit mit den Schwiegereltern, den eigenen Eltern, den Kollegen oder dem Vorgesetzten. Ein klein wenig ist ihm das erzählte Ersatz dafür, dass sich die eigene Familie bereits an seine Abwesenheit gewöhnt hat. Dass er die Geschichten von Frau und Sohn versäumt, während er fremde Menschen und deren Geschichten ins Ausland oder nach Hause bringt. Tankwarten und Kellnerinnen sporadisch beim Tanken oder im Restaurant begegnet, wenn sich ihre Dienstpläne mit dem Zeitpunkt seiner Durchreise überschneiden. Seine Zigarette ist abgebrannt. Es riecht nach angesenktem Filter. Hinter ihm erhält irgendjemand eine SMS. Piep, piep, piep. Von weiter weg Hundekläffen. Chihuahua, Zwergpudel oder ähnliches. Er versucht, die Störgeräusche im Rücken zu ignorieren, kramt Schachtel und Feuerzeug aus seiner Brusttasche und zündet sich eine weitere Zigarette an. Neben den Türen zum Wartesaal und zum Klo gibt es eine dritte Tür. Hinter dieser befindet sich der Ticketschalter. Von der Straße her nähert sich eine Gestalt dem Busbahnhof, passiert die Schwelle, steuert auf die 3 Türen zu. Sie kommt Johann bekannt vor. Ein Mann mit gewöhnlichem Gesicht und durchschnittlichem Körperbau, vielleicht etwas kleiner und untersetzter als die meisten, aber nicht wesentlich. Rumäne vermutlich, aber er könnte auch Ungar sein. Eher schäbig gekleidet, doch das sind andere auch. 2 dicke Pullover trägt er und eine sandfarbene Weste statt einer brauchbaren Jacke. Rasieren hätte er sich können, aber wer rasiert sich schon auf Reisen? Auf dem Kopf eine vergilbte Baseballkappe mit dem Logo einer insolventen Firma und schmutzigen Rändern. Er wirkt leicht betrunken. Auch diesbezüglich wird er eine Ausnahme darstellen, wenn auch nicht die einzige. Der Mann öffnet die Tür zum Ticketschalter, mit einer Seelenruhe, obwohl der Schalter in 5 Minuten schließt. Und Johann erinnert sich, wie er einmal in Richtung Radauzi, oder war es Bukarest, gefahren ist. Der zweite Fahrer, Adrian oder Dumitru, lag unten in der Schlafkoje. Hinter ihm nahm dieser Mann Platz, auch damals mit 2 Pullovern und einer Weste, obwohl es schon Frühling war oder fast Sommer. Es war Adrian, der unten schlief, jetzt weiß er es wieder. Johann rauchte bei offenem Fenster, sein Vorgesetzter würde die eine Zigarette niemals riechen. Das animierte jedoch den verdammten Fahrgast, sich ebenfalls eine anzuzünden. Johann hätte sich fast umgedreht vor Ärger. Der Gegenverkehr muss ihn davon abgehalten haben. Später meinte Adrian, bei einem Unfall träfe es ohnehin fast immer den, der hinter dem Fahrer sitzt. und der hätte sich somit selbst ins Grab geschickt. Johann fluchte laut nach hinten. Der Mann löschte die Glut, anscheinend mit Wasser. Johann hörte es tropfen und dann den Müllsack rascheln. Der Unbekannte hustete und begann zu erzählen. Redete in einer Tour, hörte nicht mehr auf. Machte keine Pausen zwischen den Sätzen, erzählte alles vom Heimatdorf und der Küche seiner Mutter, über die verführerische Cacietta, deren Körper er detailreich beschrieb, bis zu dem Bekannten, der auch bei einer Autobusfirma arbeitete, aber 3.000 Euro im Monat verdiente. 3.000 Euro. 3.000! Er selbst machte dies und jenes. Johann hat einen schalen Geschmack im Mund. Vom Rauchen und vom Kaffee. Und einen unangenehmen Verdacht. Es ist gut möglich, dass die Nervensäge sich jetzt noch schnell ein Ticket kauft. Und dann bei ihm einsteigt. Anzunehmen, dass er Weihnachten mit seiner Cacietta oder weiß der Teufel, welcher Frau die einen wie ihn aushält, verbringen möchte. Adrian gähnt. Er hätte die Schlafkoje verlassen können, sich einen Hotdog holen vom Stand neben dem Eingang oder nur einen Automatenkaffee. Er hätte ebenfalls in der Kälte herumstehen und eine Zigarette rauchen können. Wird er nicht noch genug stehen? Sobald er in Torda angekommen ist, wird er sich der halb renovierten Wohnung widmen, dort weitermachen, wo er gestern Mittag aufgehört hat. Zu Weihnachten sollte das Eigenheim nicht mehr nach Baustelle aussehen. Er wird den Spülkasten montieren, sich um den Waschmaschinenanschluss kümmern. Auch die Küchenplatte wird sich nicht von selbst schleifen. Und er zweifelt stark an, dass Silvana das erledigt, während er abwechselnd fährt und schläft. Kurz will er noch dösen, das Einladen hat schließlich Zeit. Er schließt die Augen und sieht Silvana vor sich stehen, in Leggings und Trägertop. Kein seltener Anblick. Die nicht regulierbare Heizung lässt sie von Anfang Oktober bis Ende Februar halb nackt durch die Wohnung laufen. Die Vorstellung erregt ihn. Seltsamerweise mehr, als wenn sie tatsächlich leicht bekleidet vor ihm stünde. Letzten Mittwoch oder Donnerstagabend hatten sie ausnahmsweise beide frei. Das reichte, um Erwartungshaltungen wachzurufen. Sie saßen auf der Couch, aßen Bratkartoffeln und Fleisch. Sie schaltete den Fernseher ein und lehnte den Kopf an seine Schulter. Er massierte ihren Nacken, die paar Quadratzentimeter Dauerschmerz, die sie gelegentlich daran erinnern, den Kellnerjob zu kündigen und sich etwas Leichteres zu suchen. Sie lächelte, fast so, wie sie früher gelächelt hatte, verlockend und herausfordernd. Nur diesmal war es ein Lächeln, das bereits im Ansatz misslang. Leicht gequält und eine Spur zu routiniert. Als ob der Knoten aus ihrem Nacken hinauf ins Gesicht gewandert wäre. Oder eine Verunsicherung sich in ihre Mimik verirrt und in Folge auf ihn übertragen hätte. Er fuhr ihr mit der Hand unter das T-Shirt, fummelte an ihrem Hosenbund, sah zu, wie sie Kleidungsstück für Kleidungsstück ablegte. Sie bemerkte die Scheu seiner Berührungen, nahm seine Hände, führte sie an die Stellen, an denen sie berührt werden wollte. Nachdem sie mit ihm geschlafen hatte, betrachtete er lange ihr Gesicht. Kein Knoten war zu sehen. In Adrians Ohr dringt das Geräusch von Schuhen auf Kies und Streusalz. Indessen geht Silvana im Trägertop auf und ab. Die Schlafkoje muss zum Zimmer angewachsen sein, sonst hätte sie schließlich keinen Platz hier. An der Wand hängt eine Uhr, die darauf hinweist, dass die Zeit stehen geblieben ist. Er wird also nicht aufstehen müssen. Und wenn, dann soll Johann ihn doch wecken. Silvana öffnet das Zimmerfenster und Adrian sieht hinunter auf den Vienna International Bus Terminal. Die Abfahrtsplätze sind leer. Der pinke Bus, den er lenken sollte, ist verschwunden. Der giftgrüne mit den zwei Stockwerken ebenso. Da steht nur der weiße Geisterbus. Und Silvana ruft, dass der nach Rumänien fahre. Die genaue Destination interessiere sie nicht, genauso wenig, welche Strecke er nehme. Notfalls kämen sie im falschen Ort an und bei Verwandten unter. Adrian zieht die Uniform an und fragt sich, ob er den Geisterbus lenken oder ihr die Bitte abschlagen soll. Hat sie ihn überhaupt gebeten? Oder hat er das falsch verstanden? Er geht zum Fenster. Keine Spur von Silvana und auch der weiße Bus ist fort. Stattdessen sieht er den, der Johann und ihm zugeteilt wurde, sieht fünf Gestalten, die wie Menschen aussehen, aber ganz bestimmt keine Menschen sind, mit blutverschmierten Gesichtern. Sie klopfen an die Scheiben. Einer hebt wie ferngesteuert den Kopf nach oben, starrt ihn an und ruft: »Sie hat dich nicht gebeten!« Adrian läuft die Stiegen hinunter, öffnet das Haustor. Vier Körper fliehen mit roboterartigen Bewegungen. Den fünften erschlägt Johann mit dem Nothammer. Silvana kommt hinter ihm hergelaufen, mit seiner Tasche und der Tageszeitung unter dem Arm. Sie sagt, in Krajowa werde ein Kind vermisst. Zwischen Debrecen und der Grenze habe ein Spaziergänger die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizeisprecherin habe gemeint, es stehe nicht fest, wer sie gewesen sei und wo die Tat stattgefunden habe. In Cluj habe jemand ein Pensionistenpaar ausgeraubt und sei anschließend geflohen. Vom Fahrersitz ruft Johann, Adrian müsse ihm helfen, sie einzufangen, die Bestien, die Unmenschen, die Verbrecher. Hektisch umarmt er Silvana, bewegt sich auf Johann zu, spürt etwas Hartes unter seinem Fuß, eine Erhebung, die keine Unebenheit im Asphalt ist, sieht herab, will schreien. Er ist auf den fünften aus der Horde getreten, dem der Nothammer im Auge steckt. Johann ruft Adrian zu, macht nichts, der ist sowieso schon tot. In der Kälte des Busbahnhofs steht Petru, der bereits eine Tagesreise hinter und noch eine Nachtfahrt vor sich hat. Von London nach Bukarest, mit viermal Umsteigen. Petru vergräbt die Hände in den Taschen seines Parkas. Trotz dunkler Bartstoppeln und Schlaffalten hat er ein schönes Gesicht, volle Lippen, markante Wangenknochen und einen wachen Blick. Er beobachtet, wie einer der beiden Fahrer, der etwas ältere mit den kurzen, schwarz-grauen Haaren, an der Schlafkoje klopft. Wartet, klopft, mit den Schultern zuckt und sich entfernt. Die Szene erinnert ihn an ein früheres Geschehen, das er nicht sofort zuordnen kann. Ihm kommt in den Sinn, wie er auf einem Parkplatz zwischen London und Leicester in der Führerkabine seines LKWs eingenickt war und erst aufwachte, als zwei Kinder Steinchen an die Scheibe warfen und ihn auf Rumänisch nach ein paar Pounds fragten. Es war Petrus erste Abreise gewesen, die ihn dorthin geführt hatte. Nach einer familiären Zusammenkunft, gemeinsamem Rechnen, Überlegungen, wie mit dem finanziellen Engpass umzugehen wäre. Wer im In- oder Ausland eine Arbeit fände, sein Bruder oder er? Schlussendlich war es zu Petrus Aufgabe geworden, nach England auszuwandern, um als Fahrer anständig zu verdienen. Oh, Long Johnson, miau, Johnson, miau, oh, Long Johnson, miau, Long, miau. Jemand steht neben Johann, vertreibt sich die Langeweile mit Katzenvideos. Die Sonne ist inzwischen untergegangen. Johann denkt an Marina. Sie wird ihn abholen, wenn er einige Stunden vor Sonnenaufgang in Cluj ankommt. Wird warten, bis die Passagiere ausgestiegen sind, die Pakete abgegeben, der Bus gereinigt und versperrt auf dem Parkplatz zurückbleiben kann. Ob Cosmin dabei sein wird? Cosmin, sein Sohn. Vor 4, 5 Jahren noch ein Kind und mittlerweile ein unberechenbarer Teenager. Eigentlich hatten sie geplant, die Tage vor Weihnachten zusammen zu verbringen, Eislaufen zu gehen, aus dem Wald einen Christbaum zu holen. Letztes Jahr wollte Cosmin keinen anderen Baum mitnehmen als die mickrige Fichte mit den herabhängenden Ästen, als ob sie ihm leid getan hätte zwischen den hohen Tannen. Marina plagte sich, das Bäumchen einigermaßen aufzuputzen. Heuer wird sie vermutlich ihren Bruder gebeten haben, einen anständigen Baum zu besorgen. Johann hätte sich Cosmins neue Sachen zeigen lassen wollen, vor allem die Computerspiele. Die Überstunden haben zusätzliches Geld für ihn und eine Spielkonsole für seinen Sohn abgeworfen. Den einen Diensttausch dürfte dieser ihm allerdings übel genommen haben. Zumindest hat er auf die letzte SMS geantwortet: »Wieso bleibst du nicht gleich dort?« Kein Hallo, kein Ciao. Johann wirft den leeren Kaffeebecher in den dafür vorgesehenen Behälter, dreht eine Runde um den Busbahnhof. Er fragt sich, ob ihm die Schneewarnung Sorgen bereiten soll und ob der Mann mit den zwei Pullovern und der Weste immer lügt, auch dann, wenn er nach der Uhrzeit oder nach dem Sieger des letzten Skirennens gefragt wird. Bevor Johann sich Gedanken um die Passagiere oder gar um seine Ankunft machen darf, sind jedoch die Pakete an der Reihe. 2 Tage vor Weihnachten sind die nämlich die eigentliche Schwerstarbeit. Wer nicht zu seiner Familie kommen kann, schickt Waren als Ersatz. Johann ist lang genug im Geschäft, um zu wissen, was ihm bevorsteht. Jahr für Jahr rechnet er ab Ende November damit, dass ein knallpinker Bus bald wieder mit einem violetten Anhänger ausgestattet wird. Auf dem Anhänger steht Speranza, wie auf dem Bus, nur etwas kleiner. Heute könnte sich die Plackerei in Grenzen halten. Er sieht nur ein gutes Dutzend Menschen ohne Koffer, dafür mit Fracht. Kaum hat er den Motor eingeschaltet, kommt eine Familie auf ihn zu. Vermutlich Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Vielleicht aber auch irgendeine Patchwork-Konstellation. Sie sind gemeinsam gekommen, um ein Paket aufzugeben, das nach Oradia soll. Die Familie wird stehen bleiben, bis der Bus mit dem Geschenk abfährt. Eine ältere Frau bringt einen kleinen Karton, der schwerer ist, als er aussieht und leicht nach Essen riecht. Dann ist ein Paar an der Reihe mit der Information, das Paket gehe an die gemeinsame Tochter, aber entgegennehmen werde es die Tante. Es scheint, als hätten die beiden ihre ganze mütterliche und väterliche Liebe zusammen mit den Konsumgütern in Geschenkpapier gewickelt und eingepackt. Wie viel von der Liebe ankommt und wie viel sich auf dem Weg verflüchtigt, traut sich Johann nicht zu sagen. Das Erste, was die Tochter entfernen wird, ist jedenfalls kein goldenes Ringelband und auch keine bunte Schleife, sondern ein aufgeklebtes Papier mit Name, Anschrift, Telefonnummer und mehrere Bahnen braunes Klebeband. Statt Lametta oder heruntergefallenen Tannennadeln wird sie den Straßenstaub vom Paket wischen, bevor sie es unter den Christbaum legt. Bald stehen 20, 30 Menschen Schlange. Johann nimmt Geld entgegen und schlichtet in den Anhänger einen Koffer, der Zerbrechliches enthält, angeblich gut verpackt in Luftpolsterfolie und Zeitungspapier. Eine gelbe Packtasche, die oben vernäht ist. Gefühlte 30 Umzugskisten und kleinere Schachteln. Ein in Plastik verpacktes Ding, das sich beim Einladen als Babybadewanne herausstellt. Mittlerweile ist Adrian aufgewacht, kommt ihm augenreibend entgegen. Stundenkilometer. Alexandru hat als erster Platz genommen, ganz vorne links, gleich hinter dem Fahrer. Wenn er sitzt, nimmt er eine leicht gebückte Haltung ein, die ihn kleiner macht, als er tatsächlich ist. Die Heizwärme lässt ihn müde werden. Er sucht nach seinem Smartphone, zieht es aus der Tasche seines Parkas. Schreibt Julia eine Chatnachricht und stellt eingehende Anrufe auf lautlos. So macht sie sich keine Sorgen und er kann bis zur ersten Pause ungestört schlafen. Kudruzza, die nach ihm eingestiegen ist, geht mit ihrer 6-jährigen Tochter Susanna weiter bis zur Mitte des Busses. Sie setzen sich hinter den zweiten Ausgang. Kudruzzas Mann Matej in dieselbe Reihe auf die andere Seite des Mittelgangs. Susanna stellt sich auf die Sitzfläche, um einen Überblick zu gewinnen. 3 der 28 Fensterplätze sind besetzt. Dann 4, 5, bald sind es 25. 3 bleiben frei. 1 hinter ihrem Vater. 2 vor ihrem Vater. 3 hinter Susanna. Vor ihr und der Mutter ist keine Sitzreihe, da ist nur die Treppe. Susanna kann noch nicht bis 28 zählen, aber sie weiß, dass sich Menschen oft plötzlich entfernen oder gar nicht erst in ihre Nähe kommen, wenn sie mit der Mutter und dem Vater in die Straßenbahn 2 steigt oder in die U3. In Wien sind sie Rumäninnen. Die Mutter bläut ihr ein, sie dürfe ihre Kleidung nicht dreckig machen, Taschentücher nicht zum Spielen verwenden, sondern um sich die Nase zu putzen, wenn sie rinnt. Und sie möge Deutsch sprechen in der Öffentlichkeit, was sie dann auch versucht. Hier sprechen aber alle Rumänisch. Ein großer blonder Mann mit schwarzem Parka hat sich auf den Platz vor ihrem Vater gesetzt, dreht sich zufällig um, ändert den Gesichtsausdruck, mustert ihn auf eine Art, die Susanna missfällt, kramt in seinem Jutesack, steht auf, tut so, als würde er etwas in seiner Hosentasche suchen, schaut nach vorne und zurück, setzt sich weg. Die Frau, die nicht viel älter ist als ihre Mutter, aber eben mit einem iPhone hantiert hat und einen edlen Schal trägt, stellt ihre Tasche auf demselben Sitz ab, lässt den Blick wandern, sucht ebenfalls Abstand, den sie 3 Reihen weiter hinten auch findet. Hier sind sie Romnia. Der Vater ist Rom. Einem, der für Susanna aussieht wie ein Bauer, mit Stiefeln und dicker Wollmütze über dem Gesicht, das bestimmt viel Sonne, Wind und Regen abbekommen hat, scheint das nichts auszumachen. Er bleibt auf dem Platz vor Matej sitzen. Irgendwann sitzt auch einer hinter dem Vater. Und eine liegt, mit dem Wintermantel zugedeckt, hinter ihr und der Mutter. Die Ankunft ist leichter anzukündigen als die Abfahrt, denkt Alexandru, Er schickt Julia noch ein Musikvideo hinterher. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. Das Voneinandergehen begannen sie zu planen, da sie die ersten Male nicht gewusst hatten, wie sich verabschieden und wie lange stehen bleiben. Julias Devise war gewesen, dreh dich um und geh. Er hätte ihr am liebsten nachgewinkt, bis ihr Bus davonfuhr. Damals hatte sie noch bei dieser Familie in Tulln gearbeitet und er in Oradea. Dann die Schwangerschaft. Sie fädelte den Übergang geschickt ein, fragte bei der Familie nach und bei der Agentur, ließ Alexandru bei der Agentur vorsprechen. Von nun an war sie es, die blieb, während er in regelmäßigen Abständen aufbrach Richtung Österreich. Zurückkehrte für einen Monat, wieder wegging für den nächsten. Die Abschiedsrituale und Worte wurden routinierter, bis ganz bald eine Umarmung. I'll see you soon. Ein Blick über die Schulter. Ein Winken. Ich will deine Tränen nicht sehen, sagte sie einmal und machte sich davon Richtung Straßenbahnhaltestelle. Später war Yolanda da und Julia begleitete ihn nicht mehr zum Busbahnhof. Einige Reihen hinter Alexandru läutet ein Handy. Lisa hebt ab, bedankt sich für den Proviant, den sie sicherlich erst in Cluj essen wird, wenn überhaupt. Johann schaltet die Deckenbeleuchtung ein. So sehen auch diejenigen genug, die einen Platz mit defektem Leselicht erwischt haben, und stellt die Heizung auf 22 Grad. From across the room, those eyes keep following me. Eine nachbearbeitete Frauenstimme mit Hintergrundmusik dämpft das Stimmengewirr, das meist kurz nach der Abfahrt einsetzt und im Lauf der nächsten Minuten verstummen wird. And I can't deny how badly I need you now. I need you now. I need. Johann schaltet Adrians Musik ab, fährt auf die Autobahn, lenkt den Bus die Donau entlang, am Kraftwerk vorbei, an Wohnhäusern und Lagerhallen. Nördlich der Autobahn die Kläranlage, auf einem Areal von der Größe eines Stadtteils. Überdachte Gebäude, Pumpen, Klärbecken. Ein kurzer, dumpfer Einzelton. Im vorderen Bereich des Passagierraums ist etwas zu Boden gefallen. Es muss nach hinten gerollt sein. Johann hört jemanden aufstehen und den Mittelgang entlang gehen. Ein Blick in den Rückspiegel, Spurwechsel. Von nun an verläuft eine längere Teilstrecke gerade. Kurz hinter der Stadtgrenze glänzt die abendlich beleuchtete Raffinerie. In einer Reihe aufgestellte Rohöltanks, verzweigte Rohrsysteme, abgerundet und rechtwinkelig, schlanke Türme und Kamine. Auf dem Gelände ist kein Mensch zu sehen. Vermutlich wird die Benzin- und Dieselproduktion per Computer ferngesteuert. Nach der Privatisierung wurde auch in der rumänischen Tochtergesellschaft die Zahl der Angestellten halbiert. Die Aktien waren damals im Sonderangebot, als hätte eine unsichtbare Hand sie mit einem -50%-Sticker versehen. Da lohnte es sich, 51% zu kaufen. Im Länderdreieck wurde das Grundwasser brennbar, angereichert mit Arsen. Es war nicht nachweisbar, welche Firma in welchem Land beim Fördern von Schiefergas die Sicherheitsbestimmungen ignoriert hatte. Früher arbeitete Alexandru Schwarz und kehrte in regelmäßigen Abständen mit dem weißen Bus von Wien nach Oradea zurück. Nachts im Schneeregen wartete er an einer Straßenkreuzung mit zwei Studentinnen aus Debrecen. Statt auswärts Wohnhäuser, Spelunken und Bordelle. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Bürogebäude. Die Studentinnen rauchten Pink und tranken Cola Light. Warum erinnert er sich jetzt an unnütze Details, die zum Vergessen bestimmt sind? Eventuell ist die Müdigkeit schuld, die ihn gelegentlich heimsucht und seine Wahrnehmung vom Wesentlichen abzieht. Oder war etwas falsch an der Situation? An dem Abend, den Studentinnen, seinem Gepäck? Vielleicht sogar an ihm selbst? Der Gedanke, dass um ihn herum nichts mehr stimme, könnte aber auch seinem schläfrigen Bewusstsein entsprungen sein. Er hätte sich am liebsten auf den Boden gelegt damals, die beiden Studentinnen gebeten, ihn zu wecken, ließ es aber angesichts des Schneeregens doch bleiben, rief bei der Busfirma an, eine Stunde Verspätung, ging ins Bahnhofsgebäude, um sich aufzuwärmen, rief erneut bei der Firma an, eine weitere Stunde Verspätung. Etappen der Erleichterung, nach insgesamt 3 Stunden den Bus kommen sehen und einsteigen. Sich besser nicht fragen, warum auf der Karosserie kein Firmenlogo zu sehen ist. Schon bei der Abfahrt ein ungutes Gefühl, dass er nicht ankommen würde. Im Fenster spiegelte sich das Riesenrad. Eine der Studentinnen schlief bereits. Dann, ohne dass ein technisches Gebrechen die Fahrt aufgehalten hätte, die ungarische Grenze passieren. Schlussendlich dennoch ab Debrecen per Autostopp weiterreisen. Angeblich war der Motor schuld. Möglicherweise war aber auch dafür das unbegründete Gefühl, dass etwas falsch war, verantwortlich. Hat dieses undefinierbare Etwas ihm und den anderen Reisenden nachgezehrt? Ein nicht greifbares ihnen nach dem Leben, der Energie, dem Weiterkommen getrachtet? Oder ein bisschen selbstgemachter Horror? Vor dem inneren Auge Inkarnationen der Skelette vom Dorffriedhof. Einige von ihnen schon länger tot als lebendig. Szenen aus einem billigen Splatterfilm. Eine Dracula-Miniatur aus Pappmaché. Alexandru nimmt die Brille ab. Dieses verbogene, leicht zerkratzte Ding, das zwar ihm, aber schon lange nicht mehr zu ihm gehört, und fragt sich, wo er seine Monatslinsen verlegt hat. In Oradea oder in Tulln? Die Linsen vom Oktober fühlten sich immer stärker wie Fremdkörper an, porös und ungesund. Er suchte nach der Packung, um sie endlich durch ein frisches Paar zu ersetzen. Wenn sie in einer der Schubladen in Oradea lägen, wäre das gut. Er hat alles systematisch geordnet und würde sie blind finden. In der Wohnung der Familie, für die er arbeitet, gibt es kein Ordnungssystem. Dort gelang es ihm nur durch Zufall, die Brille auszugraben. In Oradea ist alles, was er in Tulln nicht zu brauchen gedenkt, zwischen die Spanplatten seiner Kommode geschlichtet. Der Fahrer überholt einen alten VW Golf, kurz vor einer scharfen Rechtskurve. Die Frage, warum Alexandru beim Buchen den Platz ganz vorne links angeklickt hat, obwohl dieser im Fall eines Zusammenstoßes aus Versehen? Kontrollzwang? Warum er zu allem Überfluss noch den Wetterbericht gelesen hat? Ob der junge Fahrer, der früher oder später das Steuer übernehmen wird, gegen einen Schneesturm ankommt? Unterwegs aufgibt? Oder gar... Besser, er denkt an die nahe Zukunft und nicht an die Gegenwart, auf die er keinen Einfluss hat, zumal der Mann vor ihm, bis auf das eine Überholmanöver gerade eben, vernünftig lenkt. Oder an die Vergangenheit. Sich in die Zimmer seiner Kindheit zurückträumen. In das alte Haus am Stadtrand, wo er wieder mit der Schwester zusammen in einer Kammer schläft. Er niest, weil ihm Staub aus der Wolldecke in die Nase gekommen sein muss. Die Schwester wirft einen Polster nach ihm und ruft, er soll ruhig sein. In den Plattenbau, wo er das größere Kabinett beziehen durfte, unter der Auflage, dass die Großmutter die Gläser mit Sakuska und Marmelade dort einlagern konnte. Die Reihen der Gläser betrachten, sie zählen und hin und wieder eines umdrehen. Marmelade ist gleichmäßiger gemustert als Sakuska, in der ganz gebliebene Gemüsestücke die Wände der Gläser berühren. Der Großmutter muss er ins Ohr schreien, damit sie ihn hört. Bis zu ihrem Begräbnis vor 2 Jahren. Bei Mario könnten die Kontaktlinsen liegen. Oder doch in der Wohnung? Margit kann sie weggeräumt haben. Vielleicht waren sie ja im Vorraum oder im Bad. Oder der Großvater seiner Arbeitgeberin, für dessen Pflege er verantwortlich ist, hat sie an sich genommen. Falls sie in Oradea sind und nicht in der Schublade, hätte Julia sie allerdings schon finden müssen. Sie selbst trägt keine Kontaktlinsen. Ihr wäre die Packung sofort aufgefallen. Er kann die Konturen ihrer alten Brille im Kopf nachzeichnen. Sie ist noch hässlicher als seine. Neben Alexandru sitzt eine Frau, die den gleichen Mantel trägt wie Julia. Schwarz und mit hohem Kragen. Er beschließt, sie anzusprechen. »Hallo Leben« steht auf einem Plakat am Straßenrand. Oder »Goodbye«, denkt Katha, die links hinten im letzten Winkel des Busses sitzt, die Beine angewinkelt und bis über die Nasenspitze mit ihrer Jacke zugedeckt. Sie streicht sich eine lange, aschblonde Haarsträhne aus dem Gesicht, nimmt die Kopfhörer ihres Handys und sucht ein Lied. »Well, things change fast, but this too shall pass.« Katha schließt die Augen und hält sie fest geschlossen. Der Bus hat inzwischen das Ballungsgebiet verlassen, das viele der Passagiere kurz- oder längerfristig zu ihrem Lebensmittelpunkt erklärt haben. »We think too big. We think ourselves as one whole thing and we claim that this collection has a name and is a being.« Katha muss blinzeln. legt die Stirn auf den Knien ab, nestelt mit den Fingern ihrer rechten Hand an den Armbändern herum, die ihr linkes Handgelenk umschließen. But deep inside, when every cell divides, well, it sets upon the rule that state self-interest is divine. Der Verkehr stockt. Vermutlich, weil in Wien die letzten Tagschichten zu Ende sind. Johann drosselt die Geschwindigkeit und betätigt die Lichthupe. Ein langsamer Linksfahrer weicht aus. Die nächste Anzeigetafel kündigt den Stau an, den Johann ohnehin schon registriert hat. Er rechnet Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Stau und bei normalen Wetterverhältnissen 70 Kilometer die Stunde. Eine Stunde Pause bei der Raststätte, eine halbe bei der Tankstelle, je eine Viertelstunde Grenzkontrolle. Zeitverlust durch den Stau vielleicht 30, 40 Minuten, falls nur zäher Verkehr und kein Unfall die Fahrt aufhält. In Alinas Schulter wirkt das Tragen und Ziehen des Koffers nach. Sie hat zu viel mitgenommen, wie so oft. Die Frage, ob sie mit Steinen reise, scheint sie inzwischen zu begleiten. Am meisten wiegen die Bücher und die praktischen Dinge, die sie selten braucht, aber für alle Fälle mitnimmt. Ihr Laptop, eine externe Festplatte für die Bilder, Gebäude, Blumen, Selfies mit flatternden, kastanienbraunen Haaren, geschürzten Lippen, Augenzwinkern, Posen. Sie hat sich diesmal für den Bus entschieden, denn mit dem Zug hätte sie früher aufbrechen müssen. Dafür wäre sie jetzt schon näher an Oradea. Dort könnte sie ein Taxi nehmen. Die Straßen, auf denen es sich morgens und nachmittags staut, sind ab dem späten Abend wie ausgestorben. Das Taxi bräuchte keine Viertelstunde vom Bahnhof bis zu dem Wohnblock, in dem ihre Eltern leben. Und sie könnte sich bald in ihr eigenes Bett legen. Stattdessen sitzt sie im Bus, neben einem Mann mit Bürstenhaarschnitt und altmodischer Brille, der sich als Alexandru vorstellt und versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Oder in Smalltalk, zwecks Zeitvertreib. Der Mann stört sie nicht, aber er interessiert sie auch nicht sonderlich. Er verfügt über eine Herkunft, eine Arbeit, eine Freundin, ein Kind. Wie viele andere auch. Und sie über ein bisschen mehr Geld, da die Busfahrkarte ein paar Lei weniger kostet als ein Zugticket. Schlaf garantiert auch die Eisenbahn nicht. Abteile können schreiende Kleinkinder beherbergen, strenge Gerüche oder überheizte Luft. Oder einen betrunkenen Psychiater, wie neulich auf der Fahrt nach Wien. Er war Oberarzt und ursprünglich aus Dürr, kam aber gerade von einem Kongress in Bukarest. Das wusste Alina 5 Minuten, nachdem ihn der Schaffner aus dem Dämmerschlaf geklopft und sie das Abteil betreten, ihr Ticket abgegeben und das saubere Bettzeug entgegengenommen hatte, ihr Buch, Taschentücher und eine Schachtel Aspirin auf den kleinen Klapptisch legte. Vom Psychiatern war ihr bekannt, dass sie mit Substanzen hantieren, die sich positiv auf Seele bzw. Gehirnstoffwechsel auswirken können. Und dass dabei auch einiges schiefgehen kann. Dieser hatte vermutlich die meisten Substanzen im Giftschrank der Klinik zurückgelassen. Dafür hatte er rein Spiritus im Handgepäck und wollte mit ihr auf eine gute Reise anstoßen. Champagner sei ausverkauft gewesen. Sie kannte die Spielregeln von ihrem Moskau-Praktikum. Ein Glas Spiritus macht bewusstlos. Ein Schluck besoffen. Einmal nippen, beschwipst. Wichtig war darauf zu achten, dass nicht mehr als ein paar Tropfen in ihren Mund gelangten. Er bedeutete ihr, dass sie ruhig aus der Flasche trinken könne. Der Alkohol töte sowieso alle Keime, die sie übertragen könnte. Offensichtlich hatten sich weder ihre Keime noch ihre Zurückhaltung auf ihn übertragen. Kurz nach der Passkontrolle begann er, ihr im Stundentakt Avancen zu machen. Weil sie nicht einschlief und obwohl sie ihn mehrfach zurückwies, gab er ihr keine Ruhe bis Wien Hauptbahnhof. Auf einer ihrer letzten Heimreisen aus Ungarn war es ein Exhibitionist im Korridor gewesen, der Alina nicht hatte schlafen lassen. Er wirkte stocknüchtern und war bereits der Dritte, der ihr seit dem Beginn ihres Budapest-Praktikums begegnete. Ihre Zeit bei der Lokalzeitschrift war zu Ende. Es blieb das Rätsel, wie sich der Abschlussbericht so frisieren ließe, dass die Monate ihr als Pflichtpraktikum für Europastudien angerechnet würden. Die Strecke zog sich zwischen Bihar Keresztes und Episkopia Bihor. Und Alina musste darüber nachdenken, ob das öffentliche Entblößen hierzulande als Nationalsport gelte. Und wenn ja, wo bliebe dann die Damenmannschaft? Aber vermutlich wäre reines Pech eine bessere Erklärung, Denn 3 Exhibitionisten in Ungarn zu 2 in Rumänien waren keine Zahlen, die eine statistisch repräsentative Aussage ermöglichten. Trotz der versperrten Abteiltür war an Schlaf nicht mehr zu denken. In dem halbwegs vollen Bus fühlte sie sich sicherer. All long don't meow, all long. Die Audiospur, die sie schon zuvor am Busbahnhof gehört hat. Und Gekicher in 2 unterschiedlichen Tonlagen. Mit geschlossenen Augen tappt sie durch einen menschenleeren Zug, vorbei an dem einzigen Abteil, in dem die Lampe eingeschaltet und der Vorhang geöffnet ist. Auf den Fensterplätzen, einander gegenüber sitzend, Exhibitionist und Psychiater. Eine Flasche Spiritus auf dem Beistelltisch zwischen ihnen. Der eine: nicht einmal um Mitternacht kommt die Sonne hervor. Der andere: durch die ungünstige Lage in einem Talkessel ist Cluj im Winter besonders stark von Smog betroffen. Der eine: gut, im Fall des Falles auch einen Fremden im Familiengrab zu verscharren. Schließlich besagt der Aberglaube, jedes Grab brauche ein Opfer. Der andere: was ist besser als PSD zu wählen? Alina reibt sich die Augen, unterdrückt ein Lachen, bis sie ihr Buch gefunden und aufgeblättert hat. Und tatsächlich, nach einigen Zeilen ist die Romanhandlung an einem amüsanten Punkt angelangt. Und auch das stumme Kollektiv um sie herum wird nicht denken, dass sie grundlos lacht. Katha, die sich noch immer unter ihrer Jacke versteckt, die Füße in den Sitz und die Oberschenkel an den Brustkorb gedrückt, hat kaum Erfahrungen mit Exhibitionisten. Einen gab es, der regelmäßig auf ihrem Schulweg auftauchte und sie oder eine ihrer Freundinnen erschreckte, immer dann, wenn keine Erwachsenen in der Nähe waren. Mit Psychiatern hatte sie mehr zu tun. Sie denkt hin und wieder noch an den hageren Oberarzt mit Bart, der ihr damals die Entscheidung abgenommen hat, ob sie weiterleben wird oder nicht. Katas Blick streift die Hinterköpfe der Mitreisenden. Er reicht nach vorne bis zum Fahrer, zur Frontscheibe und den nächsten Metern der Strecke, die vor ihr liegt. Johann überprüft seine Zeitkalkulation. Durchschnittsgeschwindigkeit 70, macht 9,5 Stunden. Raststätte und Tankstelle 1,5 Stunden. Grenzkontrollen 1,5 Stunde. Stau ebenfalls 1,5 Stunde. An der Verzögerung war kein Unfall schuld, sondern der Pendelverkehr. Er kann schneller fahren, falls es nicht doch zu schneien beginnt, oder die Pausen kürzen. 1 Meter von Johann entfernt, auf dem Gangplatz rechts vorne, sitzt Silvio. Der, könnte er Johanns Gedanken lesen, skeptisch wäre, was eine reibungslose Fahrt und eine relativ pünktliche Ankunft betrifft. Soeben hat der Motor angefangen zu ruckeln. Entweder die Kraftstoffpumpe ist defekt oder eines der Einspritzventile. Falls die Pumpe schuld ist, kann sie jederzeit ausfallen und den Bus zum Stillstand bringen. Motor, Getriebe und Elektronik müssten zwar in regelmäßigen Abständen überprüft werden, nur Silvio hat Anfang der 90er Jahre seine Ausbildung zum Mechaniker begonnen. Schon früh, als jüngster Arbeiter in der Werkstatt am Ortsrand von Sibiu, war er angetan von den technischen Möglichkeiten. Von Allradantrieb, Radios mit CD-Playern, Pieptönen beim Einlegen des Retourgangs, von immer geschmeidigeren Schaltungen, Motorrädern mit immer höheren Geschwindigkeiten. In Ingolstadt hat er mit fertigen Autos nichts zu tun. Er übernimmt nur einen winzigen Schritt im Produktionsprozess. Seine Arbeit verfolgt ihn bis hierher, bis in seine Gedanken, die ihn ins Presswerk versetzen. Dorthin, wo Menschen eigentlich nichts zu suchen haben und Roboter das Stahlblech für die Karosserien in Form bringen. Dieser Arbeitsschritt ist Serienproduktion. Ab dann werden die einzelnen Wagen so hergestellt, wie der jeweilige Kundenwunsch sie zusammensetzt. Personalisiert. Im Rohbau sind kaum Kollegen anzutreffen. Einarmige Konkurrenten aus Metall stecken die Seitenwände auf eine Bodengruppe. Maschinen sind stärker als Menschen und nicht verwundbar. Die Schuld an Verspätungen in der Produktion lässt sich allerdings nicht auf die Roboter abwälzen. Natürlich muss jeder einzelne Neuwagen zeitgerecht fertig werden. Für die Lieferung an einen Haushalt mit Einfamilienhaus, rumänischer Reinigungskraft und dem nötigen Einkommen für einen Wagen, der noch niemandem gehört hat. Schön sind sie, die Autos, wenn sie voll ausgestattet und frisch lackiert die Produktionshalle verlassen. Sie hörten einen Auszug aus dem Roman Autobus Ultima Speranza von Verena Mermer. Es las Yvonne Jansen.